Das Radio ist alles Mögliche, aber es ist niemals ein Menschheitstraum gewesen. Darin unterscheidet sich diese Erfindung sehr grundsätzlich, zum Beispiel von allen optischen Medien, von der Fotografie, dem Film und dem Fernsehen. Radio, das erst knapp 100 Jahre auf der Welt ist, ist eine technische Gerätschaft, die irgendwann da war. Dem bis dahin in der wissenschaftlichen Welt unbekannten Guglielmo Marconi gelang es 1897, eine 14,5 Meilen lange Strecke über die offene See telegrafisch ohne Draht zu überbrücken. Ein Experiment, das die europäische und die deutsche Radiogeschichte einleitete. Koinzidenz der Ereignisse: 1897 begründet Sigmund Freud seine Psychoanalyse, deren Technik wesentlich auf einem Mechanismus der Übertragung und Gegenübertragung beruht, die der Psychoanalytiker und der Analysant wechselseitig miteinander, und zwar auf unbewusste Weise, praktizieren. Psychoanalyse und Radio. In dem folgenden Essay: Was mit Marconi begann, eine Psychoanalyse des Radios, geht Wolfgang Hagen überraschenden Parallelen nach. Sie können die vollständige Sendung auch auf den Wissenschaftsseiten im Internetangebot von Radio Bremen im Wortlaut sowie als Audiofile abrufen. Unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie dabei Radio Bremen bitte in einem Wort. Dass die Psychoanalyse diejenige Krankheit sei, deren Heilung sie verspricht, ist einer dieser tückischen Sätze des alten Spötters gegen alle Verlogenheit der Medien namens Karl Kraus. Also müssen wir bei der Psychoanalyse, bei dem Begriff wie bei der Sache, die sie meint, vorsichtig sein. Vielleicht handelt es sich bei dieser Praxis, seelische Krankheiten so zu deuten, dass man ihre Deutung schon als Gesundung missversteht, auch um eine Verirrung des Menschengeistes, um noch einmal mit Karl Kraus zu sprechen. Das wäre dann ganz so wie mit dem eben entstandenen Radio, für das Karl Kraus gleichfalls nur beißenden Spott übrig hatte. Karl Kraus dichtete 1925: Hat Menschengeist Natur so aufgestört, dass er sie zwingt, von allem, was da tönt, ins taube Ohr der Menschheit zu ergießen, welch missgestimmtes Maß im All genießen, wie sie Musik aus allen Sphären hört und nichts von jedem Jammer, der da stöhnt. Psychoanalyse und Radio. Die eine, eine Krankheit, das andere, ein Defekt des Menschengeistes, ein verfehlter Überfluss, eine unnötige Veranstaltung. Ich werde Ihnen in der nächsten knappen Stunde zeigen können, dass Karl Kraus, der übrigens später sehr wohl auch selbst das Radio zu seiner Bühne machte, recht hat. Das Radio ist alles Mögliche, aber es ist niemals ein Traum des Menschengeistes, also ein Menschheitstraum gewesen. Darin unterscheidet sich diese schöne Erfindung sehr grundsätzlich, zum Beispiel von allen optischen Medien, von der Fotografie, dem Film, dem Fernsehen, deren Ahnherrin die Laterna Magica weit ins Mittelalter, wenn nicht gar in die Frühzeit der chinesischen Kultur zurückreicht. Radio, das erst knapp 100 Jahre auf der Welt ist, hat niemand vorhergesehen, vorhergeahnt, erträumt, vorbeschrieben, erhofft oder ersehnt. In dem platonischen Höhlengleichnis sehen wir etwas, wenn es auch nur Schatten an der Wand sind, die Projektion von Silhouetten, aber Plato spricht nirgendwo davon, dass wir auch etwas hören. Das Radio, so scheint es, ist eine technische Gerätschaft, die einfach irgendwann da war. Oder, um es genau zu sagen, 1895 in England, 1897 in Deutschland, 1901 in Kanada, als bloßes Knacken in Telefonhörern erfahren wurde, 1906 dann erstmals als Musik- und Sprachgekrächze von hoher See, ab 1916 als seltsame Violin- und Klaviermusik aus einigen Schützengräben auf der deutschen und der französischen Front, eine Gerätschaft, die schließlich dann 1920 in den USA und ab 1923 in Deutschland in den sogenannten Unterhaltungsrundfunk mündete. Was ja nicht heißt, dass der Defekt im Krausschen Sinne mit seiner Ausbreitung behoben wäre. Ein großer Defekt der Sache, die wir hier gerade im Augenblick gemeinsam betreiben, ist zum Beispiel, dass ich spreche und Sie hören, mich aber nicht sehen können. Das ist schon einmal ganz grundsätzlich so, quasi die Definition des Radios. Amerikanische Radiohandbücher nennen das auch The Big Minus, also ein großes Minus, das ich als Sprecher durch eine ganz besondere Sprechweise auszugleichen hätte, weil mir ja ihnen gegenüber das Körperbild fehlt. Inzwischen ist aber die Entwicklung computergestützter Sprachprogramme so weit, dass Sie nicht einmal sicher sein können, ob hier nicht ein Sprachgenerator zu Ihnen tönt, der bestenfalls mit gesampelten Silben meiner Originalstimme operiert. Technisch machbar wäre es, dass ich das, was ich zu Ihnen hier spreche, niemals gesagt habe. Kurzum, die schlichte Frage, was ist real, was simuliert, was ist gesund, was krank, was ist normal, was ist defekt, was ist wirklich, was scheinbar, was reell und was nur symbolisch konstruiert. Diese paradoxen Gegensatzfragen haben seit den Anfängen der Psychoanalyse, aber auch seit dem Aufkommen des Radios nicht aufgehört, uns zu verwirren. Zu welcher Paradoxie man diese Gegensatzfragen des Radios, aber auch aller nachfolgenden technischen Medien treiben kann, ließe sich noch einmal daran zeigen, dass ich, was nun definitiv wahr ist, gar nicht spreche, während Sie mich hören, sondern von den Datenflüssen einer im Funkhaus aufgelegten CD her töne, mich gleichzeitig aber neben Ihnen befände, im Auto oder irgendwo sonst, und wir gemeinsam, Sie und ich, mich aus dem Radio sprechen hörten, während ich Sie schweigend ansehe. Wir wären wahrscheinlich medienerfahren, man sagt heute medienkompetent genug, um weiter keine Miene zu diesem im Grunde sehr seltsamen Spiel zu verziehen, bei dem ich spreche, Sie mich hören und sehen, wie ich schweigend selber höre, was ich durchaus nicht zweifelsfrei selber spreche, wenn ich stumm neben Ihnen säße. Die Psychoanalyse kommt hier ebenfalls ins Spiel, aber nicht im Sinne der Thematisierung von Therapie. Ob die Psychoanalyse als Praxis tatsächlich hilft oder heilt, kann ganz dahingestellt bleiben. Geben wir Karl Kraus einfach recht, wenn er sagt, es sei die Krankheit, die sie zu heilen vorgibt. Dann sollte aber immer noch die Frage interessieren, wie es zu dieser Krankheit eigentlich gekommen ist. Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage fällt überraschenderweise auf, dass die Anfänge des Radios und der Psychoanalyse in das gleiche Jahr fallen, nämlich in das Jahr 1897. Vom 21. September 1897 datiert der berühmte Brief, in dem Sigmund Freud seinem teuren Freund Wilhelm Flies zum ersten Mal von der Entdeckung der psychisch selbstständigen Existenz des Unbewussten berichtet. In Abkehr von all dem, was Freud bis dahin über die Erfolge einer Therapie der Hysterie gedacht hatte, schreibt er nun: Ich habe die sichere Einsicht, dass es im Unbewussten ein Realitätszeichen nicht gibt, so dass man die Wahrheit und die Fiktion nicht unterscheiden kann. Wenn man so sieht, dass das Unbewusste niemals den Widerstand des Bewussten überwindet, so sinkt auch die Erwartung, dass es in der Kur umgekehrt gehen müsste, bis zur völligen Bändigung des Unbewussten durch das Bewusste. Soweit Freud. Das ist nebenbei bemerkt genau das Gegenteil dessen, was nicht nur Karl Kraus der Psychoanalyse fälschlich unterstellt. Freud begründet seine Wissenschaft 1897 eben nicht mit der Behauptung, dass Psychoanalyse heilen könne, sondern im Gegenteil. Die Wissenschaft Psychoanalyse beginnt mit der Einsicht in die prinzipielle Unvollständigkeit einer seelischen Kur. Freud sagt, eine Heilung, eine vollständige Katharsis des Seelenlebens kann es nicht geben, weil das, was jeglichen Defekt im Psychischen produziert, prinzipiell unzugänglich bleibt, sofern es im Unbewussten spielt. Über diese, wie Freud eben erst 1897 selbst herausfindet, nüchterne, vielleicht sogar beschämende Erkenntnis, zeigt sich der Privatdozent der Neurologie in Wien keineswegs erschüttert, sondern es sollte, wie es sich bereits ebenso freudig in diesem Brief andeutet, die Schlüsselerkenntnis seines Lebens werden. Freud beginnt von diesem Tage an mit der Niederschrift seiner berühmten Werke, der Traumdeutung zunächst und dann der Psychopathologie des Alltagslebens, jene Bücher, die die Wissenschaft begründen, der Freud ihren Namen gegeben hat. Aber ich will mich jetzt nicht in der wahrhaft komplexen Materie der Geschichte der Psychoanalyse verlieren, sondern noch einmal auf die seltsame Koinzidenz zurückkommen, die im Jahre 1897 liegt. Wenige Monate zuvor, im Mai dieses Jahres, war ein bis dahin eher unbedeutender Professor an der Technischen Hochschule Berlin, Adolf Slaby mit Namen, auf Einladung des britischen Seekabelingenieurs William Preece nach Levernock Point am Bristol-Kanal gereist, um einen ganz jungen Mann aus Bologna, gerade mal 23 Jahre alt, bei einem kühnen technischen Experiment über die Schulter zu sehen. Es war ein gewisser Guglielmo Marconi, den bis dahin niemand in der wissenschaftlichen Welt kannte. Wir werden gleich sehen, warum. Und der hatte tatsächlich vor, eine 14,5 Meilen lange Strecke über die offene See telegrafisch ohne Draht zu überbrücken. Slaby fand eine ziemlich abenteuerlich aussehende Konstruktion aus Batterien, faustgroßen Konduktoren aus schwerem Metall, verbunden mit langen Stangen und Zinkplatten in der Erde und in der Luft vor und verstand sofort. Und Slaby war Zeuge, die Sache funktionierte. Auf der anderen Seite der Bristol Bay kamen im Mai 1897 verabredete Signale an, und zwar indem, verzeihen Sie mir die Genauigkeit, elektrische Klingelchen zu läuten begannen, deren Stromkreis von sogenannten Koherern eingeschaltet wurden, die ihrerseits von den elektromagnetischen Wellen kurzgeschlossen worden waren, die Marconi mit laut knallenden Funkeninduktoren auf der anderen Seite der Bucht produziert hatte. Dieses Experiment im Süden Englands leitete die europäische und damit auch die deutsche Radiogeschichte ein. Slaby, der am Anfang eifrig mitgeholfen hatte beim Vergraben und Verlöten der Kupferleitungen, reproduzierte das Ganze schon wenige Wochen später mit simplem Gerät aus seinem Labor 1:1 am Wannsee, nämlich von der Heilandskirche zur Pfaueninsel, bereits im Juli 1897 und legte damit die ersten Fundamente in Richtung auf die später zu gründende Telefunkengesellschaft, buchstäblich in die Berliner Erde. Die Frage ist natürlich, wer war dieser Marconi, dieser besagte junge italienische Wunderknabe, der da im Auftrag des mächtigen, aber in der wissenschaftlichen Welt überaus umstrittenen britischen Seekabelchefs William Preece sein revolutionäres Experiment veranstalten durfte? Ich will Ihnen vorläufig antworten, es haben sich die beiden extremsten Außenseiter ihrer Zeit zusammentun müssen, damit das Radio in Deutschland möglich wurde. Was Marconi betrifft, so war dieser ein Sohn eines reichen Bolognesers und der Erbin einer irischen Whisky-Dynastie und 1897 bestenfalls auf der Höhe eines begabten Oberschülers. Jedenfalls von der Physik der Sache, die er erfolgreich betrieb, wusste er nicht viel. 5 Jahre zuvor, 1892, war Guglielmo Marconi als 18-Jähriger durch die Aufnahmeprüfung der Physikfakultät in Bologna gerasselt und hat auch in seinem späteren Leben nie eine akademisch ernstzunehmende Arbeit zustande gebracht. Er ist übrigens nicht der einzige Nobelpreisträger, der kein Akademiker war, aber sicher der einzige, von dem sein Co-Laureat Ferdinand Braun noch im Nobelpreisjahr 1909 sagen konnte, er verstehe von dem, wofür er den Nobelpreis bekomme, eigentlich so gut wie nichts. Was also in aller Welt hat Guglielmo Marconi, der geniale Laie, zwischen 1895 und 97 erfunden, was die ganze wissenschaftliche Welt, der er definitiv nicht angehörte, bis dahin hatte nicht finden können. Das ist nun wirklich keine unmittelbar psychoanalytische, sondern eine technische Frage, besser eine technikhistorische Frage, eine Frage nach der Wissensorganisation, die im Fall des Radios offensichtlich nicht funktionierte, bis eben jener junge Mann Marconi kam, dessen Name heute für das Radio steht. Den Grund für diesen seltsamen Auseinanderfall von Technik und Wissen im Falle des Radios kann man schon bei Heinrich Hertz nachlesen. Denn er liegt in der Sache selbst. Sie wissen oder erinnern sich aus dem Physikunterricht, dass es der deutsche Physiker und Helmholtz-Schüler Heinrich Hertz war, dem nun wirklich zu Recht die physikalische Entdeckung der sogenannten Radiowellen zu verdanken ist. Aber Radiowellen machen eben noch kein Radio. Im Dezember 1887, also vor 110, 111 Jahren, hatte Hertz in seinen Karlsruher Universitätsräumen seine Experimente gemacht. Auch hier wieder spielte der Zufall eine riesige Rolle, denn Hertz, der mit 37 Jahren 1894 starb, hatte keineswegs nach diesen Wellen gesucht und er verstand seine Experimente über einige Monate selbst nicht, wie wir heute wissen, bis ihm die mathematische und theoretische Rekonstruktion seiner seltsamen Ergebnisse klarmachte, dass er tatsächlich der erste Mensch auf der Erde gewesen war, der in seinem Labor unsichtbare elektromagnetische Wellen produzieren konnte, die sich wie Licht verhielten. Aber anders als Licht, sämtliche elektrischen Nichtleiter wie Stein, Holz und Mauerwerk durchdringen konnten. Von elektrischen Leitern wie Kupfer oder Blech aber aufgesogen oder reflektiert wurden. Das ist eben die Eigenschaft der uns heute so selbstverständlichen Radiowellen, ohne die Sie zu Hause nichts empfangen würden mit dem Transistorempfänger im Keller oder im Badezimmer. Die wissenschaftliche Welt, in der Hertz gut zu Hause war, verstand diese Entdeckung sofort, aber die Techniker, zumal die Telegraphentechniker, die sich mit den vielen Fehlern in ihren Telefon- und Telegraphenleitungen herumzuschlagen hatten, wollten nun gerne wissen, ob diese Entdeckung für sie auch etwas bringen würde. Also fragte ein gewisser Zivilingenieur Heinrich Huber aus München beim großen Wissenschaftler im Dezember 1889 an. Heinrich Hertz antwortete postwendend: Sehr geehrter Herr, auf Ihre freundlichen Zeilen vom 1. des Monats antworte ich ganz ergebenst das Folgende. Magnetische Kraftlinien lassen sich ebenso gut wie die elektrischen als Strahlen fortpflanzen, wenn ihre Bewegungen nur schnell genug sind. Denn in diesem Falle gehen sie überhaupt mit den elektrischen zusammen und die Strahlen und Wellen, um welche es sich in meinen Versuchen handelt, könnte man ebenso gut magnetische wie elektrische nennen. Aber die Schwingungen eines Transformators oder eines Telefons sind viel zu langsam. Nehmen Sie 1000 Schwingungen in der Sekunde, so würde dem doch im Äther schon eine Wellenlänge von 300 Kilometern pro Wellenzug entsprechen. Und von der gleichen Größe müssten auch die Brennweiten der benutzten Spiegel sein. Könnten Sie also Hohlspiegel von der Größe eines Kontinents bauen, so könnten Sie damit die beabsichtigten Versuche gut anstellen, aber praktisch nichts machen. Mit gewöhnlichen Hohlspiegeln würden Sie nicht die geringste Wirkung verspüren. So vermute ich wenigstens. Mit vorzüglicher Hochachtung bin ich Ihr ganz ergebener Heinrich Hertz. Der Telegraphentechniker Huber hatte es nun aus berufenem Munde. Heinrich Hertz bekennt nach 2 Jahren intensivster Forschungsarbeit, dass mit seiner Entdeckung so gut wie nichts anzufangen ist. Hertz wusste zwar, wie ein Telefon funktioniert, das es damals gerade mal 10 Jahre gab, und weil er es wusste, konnte der selbst so hochbegabte Ingenieur, nach dessen Namen wir heute benennen, wie schnell eine Schwingung pro Sekunde schwingt, nämlich in Hertz, sagen, dass zum Beispiel 3000 Hertz elektromagnetisch einer Wellenlänge von 100 Kilometern entspräche, also einer Entfernung von Bremen bis Hannover. Wer, wie oder was soll eine so lange Welle empfangen? Und noch schlimmer, Heinrich Hertz wusste, dass erst ab einer bestimmten Schwingungszahl elektromagnetische Wellen sich überhaupt von einem leitenden Träger lösen. Damals vermutete man diese Grenze bei etwa 30.000 Hertz, was in Schallschwingungen übersetzt bestenfalls in einem für Hunde oder Delfine hörbaren Bereich läge. Dass Schallschwingungen, also niedrige Frequenzereignisse, in hochschwingende elektrische Schwingkreise übersetzt werden können und später wieder rückübersetzt werden in hörbare Ereignisse, das ist eine Entdeckung diesseits 1897, also nach Marconi und nicht vor ihm. Also gilt es, dreierlei festzuhalten. Erstens, Marconi hat die Radiowellen definitiv nicht entdeckt, sondern Heinrich Hertz. Zweitens, Heinrich Hertz hielt sie für technisch definitiv unbrauchbar. Drittens also müssen wir fragen, wieso in der Technikgeschichte jemand etwas brauchbar machen kann, was er nicht entdeckt hat, und jemand für unbrauchbar hält, was er erfunden hat. Dieser offensichtliche Auseinanderfall von Wissen und Technik ist nicht ein Beweis des Unbewussten in der Naturwissenschaft, aber ein Symptom einer für die Technikgeschichte augenfälligen gespaltenen Grundstruktur. Brauchbar war nämlich Heinrich Hertz' Entdeckung sehr wohl. Wenn auch nicht für Telegrafeningenieure, so doch für die Physik seiner Zeit, die zwischen 1850 und 1900 wie in keiner Zeit zuvor zu ihrer theoretischen und wissenschaftsleitenden Macht gekommen ist. Einerseits in England unter William Thomson, der später dann als Lord Kelvin geadelt wurde, und andererseits in Deutschland unter Herzlehrer Hermann von Helmholtz. Die Frage der Elektrizität, die Frage, was ist Elektrizität, war dabei die im 19. Jahrhundert alles entscheidende Frage. Es herrschten kontroverse und unüberbrückbare Ansichten vor, die aber so oder so den Telegraphisten und Praktikern nicht halfen. In England zum Beispiel, in der führenden industriellen und imperialistischen Nation der Welt, hatten die Seekabel, auf denen seit den 60er Jahren die Kommandogewalt des viktorianischen Empire beruhte, den Telegraphisten und Physikern unerhörte Probleme gemacht. Denn in diesen hunderten mit Gutta-Percha isolierten, armdicken Unterseekabeln rings um die Insel, quer durch den Atlantik, verzögerten und verzerrten sich die elektrischen Signale teilweise so extrem, dass sie von den Technikern nur mit den abenteuerlichsten Tricks zu handeln waren. So ein Trickser war der Telegraphen-Chefingenieur William Preece, ein Haudegen, der mit der gesamten viktorianischen Physik seiner Zeit auf Kriegsfuß stand, weil die englischen Physiker ihm nicht erklären konnten, woher eigentlich seine fortdauernden Verzögerungs- und Verzerrungserscheinungen kamen, die er da in seinen Hunderttausenden von Kabelmeilen feststellen musste. Die Physik bis Heinrich Hertz hatte nur konkurrierende akademische Erklärungen anzubieten und die Techniker sollten die Sache nun auslöffeln. Die vom Standpunkt des Technikers aus abstruseste Theorie hatte der schottische Physiker James Clerk Maxwell aufgestellt. Er behauptete und bewies, dass auf eine für seine Zeitgenossen kaum verständliche Weise mathematisch völlig exakt, dass Strom, also elektrische Ladung, sich überhaupt nicht in den Kabeln, sondern gleichsam ganz knapp an ihrer Oberfläche verbreitet. Ja, dass es elektrische Ladung eigentlich gar nicht gäbe, sondern die Kraft des Stroms in Verschiebungen des Äthers läge, der sich um diese Kabel herumlagere. Und dass, noch abstruser, elektrischer Strom in ein Wechselverhältnis von elektrischen und magnetischen Kraftlinien aufzulösen sei. Und also, welch ein Gipfel der Absurdität, es nicht einmal solcher schwerfälligen Kabel bedürfe, um sie zu verbreiten. Das Ganze hatte er so nicht gesagt, wie ich es hier vereinfache, sondern ausschließlich in mathematischen Formeln ausgedrückt, die bereits 1863 veröffentlicht worden waren. Anhänger dieses legendären und für die heutige Physikgeschichte im Rang eines Newton stehenden Mathematikers Maxwell nannten sich Maxwellianer, und sie hasste der Herr aller Seekabel, der Chefingenieur William Preece, ganz besonders. Ausgerechnet diese scheinbar so abstruse Theorie des James Clerk Maxwell wurde durch Heinrich Hertz Experimente in Karlsruhe physikalisch bewiesen. Hertz hatte Empfangskreise aus Draht gebaut, die an den Enden weniger als einen Millimeter auseinanderstanden, und er hatte mit einem Mikroskop Fünkchen beobachtet, die zwischen diesen Enden übersprangen, wenn 10 oder mehr Meter davon entfernt ein Funkeninduktor mit großen Funken laut und knallend oszillierte. Das bewies, elektrische Energien bestehen aus Wechselfeldern von elektrischen und magnetischen Erscheinungen, pflanzen sich ab einer gewissen Frequenz frei im Raume fort, und zwar in messbaren Wellengrößen. Außerdem bewies Hertz damit Maxwells zweite revolutionäre theoretische Vorhersage, nämlich, dass das sichtbare Licht aus nichts anderem als solch frei flottierenden elektrischen Energien bestehe, nur eben als Licht in einer sehr hohen Frequenz. Hertz konnte in seinen Karlsruher Labors mit seinen unsichtbaren, nur durch Empfangsfünkchen zu registrierenden Wellen genauso umgehen wie andere Physiker mit den Wellen des sichtbaren Lichts. Hertz konnte sie reflektieren, brechen, polarisieren, bündeln, beugen und so weiter. Sofort wurden seine Versuche in den Labors von London, Petersburg, Bologna und Paris wiederholt und bestätigt. Dass Licht aus Wellen bestehen musste, war im 19. Jahrhundert sowieso als unumstößliche Wahrheit anerkannt und wurde erst sehr viel später wieder durch die Entdeckung des Fotoeffekts erschüttert, dessen Erklärung dann ziemlich direkt in die Quantenphysik münden sollte. Dieser physikalische Exkurs möge Ihnen deutlich machen, dass das für Techniker so unbrauchbare Experiment von Heinrich Hertz das Schlüsselexperiment der Physik des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Es bewies die Richtigkeit der Maxwell'schen Gleichungen und diese Gleichungen waren es, die für die theoretische Physik den Königsweg in die Relativitätstheorie eröffneten, wie Albert Einstein immer wieder betont hat. Gleichzeitig aber enthielt dieser experimentelle Beweis von Heinrich Hertz, dass es energetische Wellen auch unterhalb der Lichtfrequenz gab, noch einige andere physikalische und außerphysikalische Botschaften für die Zeitgenossen, die weniger mit Physik als vielmehr mit Psychophysik und Okkultismus zu tun hatten. Und es waren diese impliziten Botschaften, die schließlich folgenreich werden sollten für die Konstruktion der Marconischen Apparate, sprich das Radio, das Hertz ja, wie wir gehört haben, für ganz unmöglich hielt. Die erste Botschaft kam noch von Heinrich Hertz selbst. 1891 erklärte er, dass es nun eigentlich nichts Wichtigeres gäbe, als jenen Stoff zu untersuchen, der als Träger aller dieser elektrischen Wellenerscheinungen angesehen werden musste. Man nannte diesen Stoff, der heute völlig aus der physikalischen Diskussion verschwunden ist, seit den ältesten Zeiten der Physik den Äther. Seit Jahrhunderten, besonders seit Descartes, durchgeisterte die Annahme von der Existenz eines solchen alles durchdringenden hypermikrofeinen Stoffes die wissenschaftlichen Debatten in vollem Ernst. Newton hatte in seinen veröffentlichten Schriften jede Spekulation über diesen Äther abgelehnt, dafür aber in Briefen und Nebenbemerkungen umso mehr darüber die Spekulation angeheizt. Kant hielt die Existenz für philosophisch zunächst völlig unmöglich, seine Nachlassschriften sind aber voll davon. Die romantische Philosophie philosophierte leidenschaftlich über den Äther und Heinrich Hertz, der sich zuvor sehr zurückgehalten hatte, erklärte nach der Entdeckung seiner Wellen das Ätherproblem schlicht für die Schlüsselfrage der Physik. Was sollte das sein, dieser Ätherstoff? Feiner als alle Atome, alle Materie durchdringend, die Erde umhüllend und bis in ihren Mittelpunkt reichend, zugleich das ganze Universum erfüllend, feiner als fein und dabei hart, härter als Stahl und Diamant, aber vollkommen unsichtbar und transparent. Was für ein Widerspruch! Obwohl es nicht einmal einen ganz eindeutigen experimentellen Ätherbeweis gab, berechnete der große englische Physiker Lord Kelvin mehrfach das mutmaßliche spezifische Äthergewicht rein mathematisch. Ein ziemlich seltsames Gebilde, also eine absurde Konstruktion einer möglichen Naturerscheinung, die jene benannten Eigenschaften haben musste, wenn dieser Äther denn, was die halbe physikalische Welt annahm, der Träger zum Beispiel der elektrischen Wellen sein sollte. Denn elektromagnetische Wellen, das wusste man in Bezug auf das Licht seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts und seit Hertz nun noch mehr, schwingen quer, das heißt senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung. Wellen, die quer zu ihrer Ausbreitungsrichtung schwingen, gibt es aber nur in sehr harten Stoffen, weil in weichen, flexiblen Stoffen, wie zum Beispiel im Wasser, Wellen grundsätzlich longitudinal, also längs der Ausbreitungsrichtung schwingen. Die 80er und 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts, also die Zeit, in der das Radio entstand, waren zugleich die Jahrzehnte der umfassendsten Ätherspekulationen der Physikgeschichte, ein Umstand, der heute gerne vergessen wird. Durch die Experimente von Heinrich Hertz ergab sich eine weitere Frage. Womit kann man diese elektrischen Wellen eigentlich wahrnehmen? Hermann von Helmholtz, der erwähnte Doyen der wilhelminischen Physik, hatte in den 60er Jahren, als er noch in Bonn als Physiologe tätig war, eindeutig gezeigt, dass die Zapfen und Stäbchen auf unserer Augennetzhaut sehr genau auf die drei Grundfarben, Blau, Rot und Violett, abgestimmt sind. Das war eine Revolution in der Optik, die bis heute gültig ist. Die Nervenzellen in den sogenannten Zapfen auf unserer Netzhaut operieren als Resonatoren für die drei Grundfarben und geben, so erklärte Helmholtz, ihre Grundinformationen ans Gehirn weiter, wo der Farbeindruck dann zusammengemischt wird. Ich erwähne nur am Rande, dass diese damals auch in populären Zeitschriften weit verbreitete Entdeckung für den französischen Impressionismus einen wichtigen Anstoß gab. Die Farbtheorien Seurats und Signacs und damit die Malerei des Pointillismus gründen auf Lektüren dieser Helmholtzschen Theorie der Optik. Da nun der Helmholtz-Schüler Heinrich Hertz bewies, dass das elektromagnetische Spektrum sehr viel umfangreicher war und dass das Licht nur einen kleinen Ausschnitt aus diesem Spektrum darstellt, kann man sich fragen, ob es im menschlichen Körper noch andere Wahrnehmungsorgane für Strahlen gäbe, die länger und langsamer als das Licht, aber doch physikalisch gesehen dasselbe waren. Also baute man Modelle, wie es der französische Physiologe Édouard Branly tat, die die Funktion der Nervenzellen nachahmen sollten. Und genau diese Funktion hatten, auf jegliche Art von elektromagnetischer Strahlung zu reagieren, besonders aber auf die Hertzschen Wellen. Dies gelang und ein englischer Physiker, Oliver Lodge mit Namen, verfeinerte einen solchen künstlichen Wahrnehmungsapparat, Cohera mit Namen, der die Eigenschaft hatte, nach Empfang elektrischer Wellen leitend zu werden, während er im Ausgangszustand nicht leitend war. Oliver Lodge machte ein Experiment mit diesem neuen Empfangswerkzeug 1894 in einer Gedenkvorlesung anlässlich des Todes von Heinrich Hertz mit dem erklärten Ziel, den Vorlesungsbesuchern nahezubringen, dass diese Hertzschen Strahlen durchaus so etwas wie Gedankenstrahlen sein könnten, die von Nerven direkt aufgenommen würden. Das nun allerdings war die Mischung aus Physik und Okkultismus oder besser ein Stück aus der Lehre von der extrasensorischen Perzeption, wie sie noch heute von manchen Physikern als Möglichkeit vermutet wird. Lodge baute die Hertzsche Versuchsanlage auf und zeigte mit diesem neuen Empfangsgerät namens Cohera, der aus einem Fläschchen geheimnisvoll zusammengesetzter Metallspäne bestand, dass hier ein Modell für die menschliche Nervenzelle vorliege, mit der also auch der Mensch möglicherweise die elektromagnetische Strahlung direkt aufnehmen könne. Oliver Lodge, der mit dem Cohera das wichtigste und für die Radioentwicklung entscheidende erste Empfangsgerät von Radiowellen konstruiert hatte, war nebenbei aktives Mitglied der sogenannten Society for Psychical Research, einer Gesellschaft, die sich 1882 gegründet hatte, um dem okkultistischen Spuk der mediumistischen Medien der Jahrhundertwende wissenschaftlich zu Leibe zu rücken. Den zahllosen Medien der Seancen, den Tischeverrückerinnen und Intrance-Sprechern, den Kommunikatoren mit irgendwelchen Geistern und Toten aus dem Jenseits. Oliver Lodge war ein besessener Anhänger dieser Praktiken und glaubte unter anderem durch das beschriebene Experiment physikalisch beweisen zu können, dass die elektromagnetische Strahlung, also die Radiowellen von Heinrich Hertz, tatsächlich dasjenige Element seien, aus denen unsere Gedanken bestehen. Denn, so wusste man ja auch damals schon, die Vorgänge in unserem Gehirn sind ja rein elektrophysiologisch. Es sind Ströme im Hirn, die seine Tätigkeit hervorrufen. Warum also sollten, mutmaßte Lodge eher überzeugt als fragend, Gedanken zwischen anwesenden Menschen nicht auch dadurch übertragen werden, dass der eine gleichsam Radiowellen ausstrahlt und der andere sie auf direktem Wege empfängt? Womit wir wieder mitten in den Anfängen des Radios bei zentralen Begriffen der Psychoanalyse sind. Auch die Technik der Psychoanalyse basiert, wie Freud sagt, wesentlich auf einem Mechanismus der Übertragung und Gegenübertragung, die der Psychoanalytiker und der Analysant wechselseitig miteinander und zwar auf unbewusste Weise praktizieren. Freud hätte nie behauptet, dass das Unbewusste in den menschlichen Gedanken sich nun tatsächlich physikalisch überträgt. Vielmehr ist der Anfang der Psychoanalyse, den ich Ihnen benannt habe mit dem entscheidenden Datum des Briefes an Wilhelm Vlies, genau der, dass Freud hier jeden konkreten mechanischen oder technischen Mechanismus ausschließt, weil, noch einmal im Unbewussten, wie Freud sich ausdrückt, kein Realitätszeichen existiert. Das Unbewusste nach Maßgabe der Psychoanalyse ist, und darin liegt die Stärke dieser Wissenschaft, nichts Reales im physikalischen Sinn. Doch genau das behaupteten die Pioniere des Radios, zumindest Oliver Lodge, der Maxwellianer aus Liverpool, der das entscheidende erste technische Empfangsgerät gebaut hatte, das die Entwicklung des Radios nun wirklich in Gang setzen konnte. Wie kam das Ganze zu Marconi, diesem jungen Möchtegern-Studenten, der eben durch die Aufnahmeprüfung zur Universität Bologna gefallen war? Nun, der Nachbar der Marconis, also der schwerreichen Eltern des Radiogründers, die inzwischen legendäre, riesige Villa Gaffone im besten Stadtteil Bolognas bewohnten, war ein Physiker, nämlich Professor Augusto Righi. Ein Forscher, der sich nach der Entdeckung der Hertzschen Wellen zur Aufgabe gemacht hatte, die Lücke zwischen den relativ langsamen Wellen der Hertzschen Versuche und den enorm schnellen Wellen des sichtbaren Lichts Frequenz für Frequenz zu schließen und dementsprechend über die gesamten Apparaturen und die gesamte Literatur verfügte, die Wissenschaftler Europas zu diesem Thema seit 1888 produziert hatten. Hier fand der junge Marconi auch die populären Aufsätze eines russischen Marineingenieurs namens Alexander Popow, der seine Kompanien vor herannahenden Gewittern schützen wollte und darum riesige Empfangsantennen aufgebaut hatte, um die elektromagnetischen Wirkungen von Blitzen, noch bevor man sie sehen konnte, irgendwie zu registrieren, was weitlich misslang. Aber umgekehrt, wenn Popow die Hertzschen Funkensender an solche Antennen anschloss, doch interessante Wirkungen tat. Kurz, die Popow'schen Antennen, die Righi'schen Apparate zur Funkenerzeugung und den Coherer des Oliver Lodge. Dieses seltsame, Metallspan gefüllte Empfangsfläschchen, das Nervenzellen simulieren sollte im Gepäck, tauchte der 21-jährige Guglielmo Marconi 1895 auf Drängen und Vermittlung seiner reichen irischen Mutter in London auf und wurde zum Seekabelchef William Preece vorgelassen, der, ich erwähnte es schon, auf alle englischen Physiker seiner Zeit einen regelrechten Hass hatte, die immer nur schöne Theorien, aber keiner Verbesserung seiner so störanfälligen Seekabelsysteme vorzuschlagen hatten. Da kam diesem Priest, dem mächtigsten technischen Militär seiner Zeit, ein junger, verrückter Italiener gerade recht. Und also erlaubte er ihm, das aufzubauen, was der Landsmann Oliver Lodge, Physikprofessor in Liverpool, dem Seekabelchef, auch hätte aufbauen können, wäre er nicht allein in die seltsamen Erforschungen von psychophysischer Gedankenübertragung verstrickt gewesen. Der junge Fassstudent Marconi hat nichts erfunden, sondern nur zusammengebracht, was an drei Stellen der Welt bereits da war. Popows Antennen aus Petersburg, Righi's Geräte aus Bologna und Lodge's Coherer aus Liverpool. Geheimnisvoll verpackt in einen schwarzen Kasten, mit dem er den erstaunten Militärs das gab, was diese wollten, nämlich eine Gerätschaft zur schlichten militärischen Nachrichtenübermittlung. Der Anfang des Radios ist ein militärischer, darüber besteht kein Zweifel. In Europa wie in Amerika waren es zuerst die Militärs, die Interesse an diesem Übertragungssystem von Befehlen hatten. Innerhalb weniger Jahre besaß die Marconi Company, zu deren Gründung Marconi von Preece selbst gedrängt worden war, alle wichtigen Patente in der Hand zur militärischen Nachrichtenübermittlung ohne Draht. Mit diesen Systemen organisierte England 1914 die erfolgreiche Seeblockade, die den Krieg damit auf das europäische Festland zurückdrängte. Marconi, der nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs trotz einflussreicher Protégés nach Italien zurückkehren musste, hatte am Unterhaltungsradio, also an der Übertragung von Stimmen und Musik, auf den nach ihm benannten Systemen nicht das geringste Interesse. In England, Holland, Italien und Deutschland, hier durch Hans Bredow, entstand der Unterhaltungsrundfunk nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem um die im Krieg erstmals erprobten Röhren als Sende- und Empfangsbausteine in Serie produzieren zu können. Weder daran noch an dem sogenannten Kulturauftrag des Rundfunks, wie Bredow es so wohltönend nannte, hatte Marconi irgendeinen Anteil. Deswegen gibt es auch von ihm nur sehr wenige Tondokumente, einfach deswegen, weil er im Radio nur äußerst selten sprach, aus Desinteresse. Marconi hatte in einer Mischung aus schizoidem Starrsinn und genialer unternehmerischer Schlauheit von Anfang an behauptet, seine Wellen hätten mit denen von Heinrich Hertz nichts zu tun und ihm als Entdecker gehöre das elektromagnetische Spektrum sozusagen ganz allein. physikalischer Unsinn eines Nobelpreisträgers, der dennoch wiederum die Klugheit besaß, alle physikalisch-technischen Fragen ab 1899 einem bis heute noch zu Unrecht verkannten James Alexander Fleming, Physikprofessor an einem College in London, zu übertragen, der unter anderem als einer der ersten die Gleichrichtereigenschaften der elektronischen Röhre entdeckte und viele andere für die Radioentwicklung entscheidende physikalisch-mathematische Eigenschaften. Auch nach dem Ersten Weltkrieg interessierte sich Marconi selbst weiter allein für die militärische Verwendung seiner Wellen und versuchte, was ihm tatsächlich als einem der ersten gelang, ultrakurze elektromagnetische Wellen in einem feinen Strahl zu bündeln. Diese erfolgreiche Bündelung von Radiowellen gelang 1926 und wurde von Italiens Diktator Mussolini als Sistema onde corto a fascio, also als System der kurzen gebündelten Wellen, begrüßt. Marconi war ergriffen von dieser Doppelbedeutung des a fascio und rühmte sich fortan, der erste italienische Faschist gewesen zu sein, was er als frühes Mitglied der Partita Nazionale Fascista von 1923 an in gewisser Weise auch tatsächlich war. Unter Mussolini wurde Marconi kurzzeitig Senator und starb 1937. Ich habe Ihnen erzählt, dass die ursprüngliche Eigenschaft des von Lodge erfundenen und später von Marconi geklauten Empfängers, des Coherers, die war, ein okkultes Modell menschlicher Nervenzellen nachzubilden. Lodge wollte zeigen, wie ein Mensch mittels elektromagnetischer Strahlung Gedankenübertragung zu anderen bewerkstelligen könne, also schlicht das, was man Telepathie nennt. Daran, also an der ursprünglich okkulten Seite der Radioerfindung, waren die Militärs, denen Marconi das Gerät als schlichten Meldeempfänger geliefert hatte, nicht interessiert. Man kann also sagen, in der späteren Radioentwicklung ereignete sich noch einmal Psychoanalyse, die Wiederkehr des Verdrängten. Denn deutliche Spuren dieser telepathischen Anfänge finden wir noch in der Radioliteratur der späten 20er Jahre. Ich lese Ihnen ein radioverherrlichendes Gedicht des proletarischen Schriftstellers Johannes R. Becher vor. Setz dich nieder, vor dir steht ein Trichter, nur ein Knopf. Wenn du ohn Zaudern drehst, spricht zu dir aus ferner Stadt ein Dichter. Worte, wie du sie sonst nie verstehst. Dreh den Knopf, wer wird sich melden? Wen wird jetzt dein Zauberruf erreichen? Senden Antwort dir die toten Helden? Vogel zwitschern in ein Pausenzeichen? Drehe wieder und die Stimme schwindet und der ganze Äther jubiliert. Wer nichts Wunderbares dabei findet, hört nicht, wie sein Herz dort jubiliert. Und du hörst des Mannes Stimme nah und er steht in deines Zimmers Mitte. Lenin spricht, der Mann, der kam und sah, und die Völker folgten seinem Schritte. Ja, im Winter sind die Nächte lang. Unser Blockhaus liegt weit vor der Stadt. Manchmal fällt noch von der Wand ein Klang, wenn der Schlaf uns längst umfangen hat. Dreh den Knopf, wer wird sich morgen melden? Senden Antwort uns die toten Helden. Dieses Gedicht Johannes R. Bechers aus dem Jahre 1929 kann man, muss man als Wiederkehr des Verdrängten im dreifachen Sinne hören. Erstens die Frage, senden Antwort uns die toten Helden. Das grausame, menschenschlachende Maschinenkriegswerk des Ersten Weltkriegs war ja kaum 10 Jahre vorbei und hatte in Deutschland wie in Europa sonst auch jede Familie getroffen. Zu 70% waren die Soldaten des Ersten Weltkriegs von Maschinen getötet worden, von Maschinengewehren, von einer Maschinerie also, die nichts mehr mit Kampf, sondern nur noch mit Materialschlacht und Abschlachten zu tun hatte. Aber auch ein Schriftsteller konnte ahnen, der Erste Weltkrieg war ein grausamer Aufbruch in eine technisierte Zeit. Avantgarde, Expressionismus, Futurismus hatten diese Technizität der neuen Nachkriegswelt thematisiert. Die kalte Sachlichkeit der neuen Maschinen konnte nun sogar heroisiert werden. Das tut Becher sozusagen durch Drehen des Radioknopfes im Namen Lenins. Und schließlich hatte das physikalische Konzept der Äther, obwohl er aus der theoretischen Physik durch Relativitätstheorie längst verbannt war, durch das Medium Radio eine neue Aktualität wiedererlangt. Obwohl physikalisch erledigt, wird der Äther jetzt zum Verbindenden, zum alles Vereinigenden, zu dem gar, was uns mit den Toten zusammenführt. Die Funkwellen, schreibt ein gewisser Richard Kolb 1929, sind wie der geistige Strom, der die Welt durchflutet. Jeder von uns ist an ihn angeschlossen. Jeder kann sich ihm öffnen, um von ihm die Gedanken zu empfangen, die die Welt bewegen. Der unsichtbare geistige Strom aber, der vom Ursprung kommt und die Welt in Bewegung brachte, ist seinerseits in Schwingung versetzt, gerichtet und geleitet vom schöpferischen Wort, das am Anfang war und das den Erkenntniswillen seines Erzeugers in sich trägt. Dieser Richard Kolb war bis in die 60er Jahre hinein für viele Radio- und Hörspielmacher in unseren Funkhäusern eine Autorität. Die Hörspieltheoretiker im Nachkriegsdeutschland, Schwitzke, Fischer, Knilly und viele anderen, zitierten ihn positiv. Denn Kolb hatte für die Praktiker wie für die Theoretiker etwas zu sagen. Wir hören Stimmen aus dem Radio nicht von außen, sondern wie entkörperlichte Stimmen, wie Seelen in uns. Der Funk, sagt Kolb, kann uns das Überpersönliche, das Seelische im Menschen in Gestalt körperloser Wesenheiten nahebringen. Kolbs berühmte Formel von der Stimme als körperloser Wesenheit. Kolb sagt, dass eine Handlung, die wir im Hörspiel hören, nicht neben uns, dort, wo der Lautsprecher oder das Radio steht, stattfindet und nicht vor uns, wie auf Bühne oder Leinwand, sondern einzig und allein in uns. Er sagt, wir hören nicht Menschen sich bewegen und sprechen, sondern wir spüren die Bewegung dieser Menschen unmittelbar in uns. Das Mikrofon wird zum Ohr des Hörers und Hörspieler und Hörer treffen sich gleichsam im gemeinsamen Brennpunkt seelischer Akustik. Schließlich, die Stimme des Hörspielers wirkt bei der Darstellung einer Person als Stimme an sich und damit als Stimme des eigenen Ich. Ist das eigentlich alles purer Blödsinn? Seit 1968, seit Helmut Heißenbüttel, Rundfunkredakteur, Lyriker, Essayist, Hörspielautor, noch einmal, wie Richard Kolb 1929 ein Horoskop des Hörspiels vorlegte, gelten Richard Kolbs Thesen als ideologisch, als weltanschaulich bedenklich, reaktionär und restaurativ. Und weil dieses weltanschauliche Verdikt anerkannt ist, gibt es heute in den heutigen radiotheoretischen Analysen kaum noch Rückgriffe auf Kolb. Die Rückführung der Hörspielphänomenologie auf ein Urerlebnis, sagt Heißenbüttel auf den Hörspieltagen 1968, erweist sich nicht als theoretische Begründung einer Analyse, sie hat weltanschaulichen Charakter. Von Mitte der 20er Jahre bis weit in die 60er Jahre hinein waren Richard Kolbs Thesen allerdings ein eher unbefragtes Gemeingut vieler Hörspielredakteure. Gut 40 Jahre lang haben dieses Innerlichkeitspathos, diese Thesen von der zeugenden Kraft des gesprochenen Wortes, der Stimme als körperloser Wesenheit, ziemlich unwidersprochen gegolten. Das entsprach dem Selbstverständnis der Kulturredakteure, das war Kriterium für jeden gesprochenen Programmbeitrag, für die Beurteilung von Stoffen und Stücken und von Sprechern und Sprecherinnen, Maßstab einer Sprech- und Regiekultur, die bis ins Äußerste hinein diese wohlklingenden Kunststimmen pflegte, diese Stimmen des chargierenden Lauts, der voluminösen Klangräume, der Vokale, der rollenden R's und gezogenen I's und der pathetischen Artikulationen der elaboriertesten Sprecherziehung volltönender Timbres. Alles dies hatte ja und hat hier und da noch als Praxis im Radio Geltung. Künstliche Stimmlichkeit aus dem expressionistischen Theater von Max Reinhardt her auf vielen Sprechbühnen exaltiert praktiziert. Stimmen, die einen Ton förmlich sangen, den kein normaler Mensch auf der Straße sprach oder spricht. Kunstsprechstimmen eben, deren Praxis voll akzeptiert war. Erst die O-Ton-Bewegung der 70er Jahre, erst die Alltagssprache der journalistischen Redakteure am Mikrofon haben diese Stimmen der körperlosen Wesenheit konterkariert. Im Radio haben wir es mit Stimmen zu tun. Wir sehen niemanden sprechen. Dieser technische Umstand ermöglichte, wie ich Ihnen zeigen wollte, ein folgenreiches Missverständnis und führte zu einer Wiederkehr des Verdrängten. Hier hat die Psychoanalyse des Radios ihren aufklärerischen Sinn. Der Nazi-Ideologe Richard Kolb sagt, Stimmen, die im Radio sprechen, bewirken bei uns, dass wir Stimmen in uns sprechen hören. Kolb wollte uns beweisen, dass wir Stimmen, die wir im Radio hören, in uns noch einmal aufbauen und reproduzieren. Das ist in Wirklichkeit ein okkultistisches Muster. von behaupteter Gedankenübertragung, also ein später Rest jenes frühen Anfangs, der mit einem kleinen Gerät beginnt, dem Lodgen Cohera, und in Deutschland wenigstens einmal furchtbar geendet hat, nämlich in der faschistischen Verschaltung von Führerstimme und dem am Radio lauschenden Volk im Jahr 1933. Und doch ist es vermutlich nicht völlig falsch, wenn man sagt, dass im Sprechen einer Stimme zu uns sich noch einmal etwas in uns schließt oder, besser gesagt, öffnet. Dass etwas zu uns spricht aus dem Radio, tut uns irgendwie gut. Es ist, wie es ein kleiner Junge einmal gesagt hat, wenn etwas spricht, wird es hell. Sie finden diesen kleinen Jungen in einer Fußnote eines berühmten Freud-Textes, nämlich in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie von 1905. Freud schreibt: Die Aufklärung über die Herkunft der kindlichen Angst verdanke ich einem dreijährigen Knaben, den ich einmal aus einem dunklen Zimmer bitten hörte: Tante, sprich mit mir, ich fürchte mich, weil es so dunkel ist. Die Tante rief ihn an: Was hast du denn davon? Du siehst mich ja nicht. Das macht nichts, antwortete das Kind. Wenn jemand spricht, wird es hell. Für Freud schlummert in dieser kleinen Szene ein zentrales Argument. In den drei Abhandlungen von 1905 wird von Freud das erste Mal explizit das sexualtheoretische Modell der Libido entwickelt. Freud zentriert dabei alles um einen Begriff der kindlichen Libido, den kindlichen Geschlechtstrieb, der eben nicht nur durch Erregung der Genitalzone geweckt wird, sondern ein sehr umfassendes, mächtiges Begehren repräsentiert, das sich in einem ursächlichen Verlust bildet, nämlich, wie Freud sagt, in der Abtrennung der Sexualtätigkeit von der Nahrungsaufnahme. Das Kind löst sich, ich bleibe jetzt ganz bei Freud, sehr früh von der Allheit der Mutterbrust, und in dieser abtrennenden Loslösung kommt eine Achse des Begehrens zustande und zugleich damit ein mächtiger Affekt von Angst. Die Angst, sagt Freud, die Angst der Kinder ist ursprünglich nichts anderes als der Ausdruck dafür, dass sie die geliebte Person vermissen. Die kindliche Liebe, also Libido, das kindliche Begehren, vollzieht sich also in einem prekären Diskurs, in dem es wesentlich auch um das geht, was Freud so ganz unscheinbar und zwischendurch in eine Fußnote verpackt, in der es nämlich um das Sprechen geht. Es geht bei dem Jungen, der im Dunkeln noch wach liegt und nicht schlafen kann, nicht um das, was inhaltlich gesprochen wird. Es ist ja Schlafenszeit. Es geht dem kleinen Knaben, ganz zur Verwunderung seiner Tante, nicht um bestimmte Worte, ja nicht einmal darum, dass er die Tante sehen möchte, die spricht. Es geht nur um das Ansprechen, das Sprechen, das sich an jemand richtet, um das Angesprochenwerden. Es geht um das Hören des Sprechens, um das Hören von etwas, das man nicht sieht, eine unsichtbar anwesende Stimme. Und also, gestatten Sie mir, um eine bestimmte Art von Radio. Die Psychoanalyse sagt uns also, dass es so etwas gibt wie eine Nähe des Radios zu einer sehr früh auftretenden frühkindlichen Angst. Diese Angst unterliegt dann im Prozess des Erwachsenwerdens der Verdrängung, wie alles, was zu den frühkindlichen Phasen des Lebens gehört, bei dem einen stärker, bei dem anderen schwächer. Es kann ja sein, dass hier der Grund dafür liegt, dass seit den Anfängen des Radios alle Umfrageforscher uns sagen, dass die Menschen am Radio lieber Musik hören wollen als zum Beispiel lange Radio-Essays, als lange Passagen von Wort und Gesprochenen. Dem musste schon Goebbels Rechnung tragen und strich ab 1934 aufgrund einer solchen Hörerbefragung die meisten Wortprogramme im großdeutschen Rundfunkprogramm. Tatsache ist, dass auch heute die ganz überwiegende Mehrheit der Radionutzer in Deutschland wie in Europa und Amerika solche Hörfunkprogramme bevorzugt, in denen Musik gespielt wird und kaum gesprochen. Nun lässt sich mit Recht einwenden, dass Mehrheiten nicht über Qualität entscheiden. Bleibt also nur die Einsicht in die unauflösbare dreifache Paradoxie des Mediums Radio. Die erste Paradoxie ist eine radiogeschichtliche. Es zeigt sich nämlich, dass je älter das Medium Radio wird, es sich umso mehr von seinen Möglichkeiten abkehrt. So will es, sagt die Demoskopie ganz unmissverständlich, die große Mehrheit der Hörer. Kaum Hörspiel und gesprochenes Wort, mehr Musik bis zu der Perversion einer rotierenden Endlosschleife des immer gleichen Sounds. Die zweite Paradoxie ist andererseits, dass durch diese Vervielfältigung des fast Immergleichen die problematische Erbschaft des Mediums, die völkische Verschaltung der Massen mit einer Stimme oder die ästhetische Ausbeutung von kindlichen Ängsten nahezu verschwunden sind. Bleibt die dritte Paradoxie, die immer noch die erstaunlichste ist. Es ist das Paradox, dass das Radio als das erste und am weitesten verbreitete Massenmedium in so viele Kanäle es sich auch vervielfältigen mag, zugleich die allerprivateste Rezeption, den privatesten Akt überhaupt ermöglicht, zu dem ein einzelner Mensch fähig ist, nämlich das stille Zuhören. Und weil nun niemand mehr zuhören muss, der es nicht will, ist die Wirksamkeit der problematischen Erbschaft dieses Mediums endgültig dahin, die Wirksamkeit eines Mediums, das mit Marconi begann. Im Forum der Wissenschaft auf Radio Bremen 2 hörten Sie einen Radio-Essay von Wolfgang Hagen, Was mit Marconi begann, eine Psychoanalyse des Radios. Sie können die vollständige Sendung auch auf den Wissenschaftsseiten im Internetangebot von Radio Bremen im Wortlaut sowie als Audiofile abrufen unter der Adresse www.radiobremen.de. Schreiben Sie dabei Radio Bremen bitte in einem Wort. Heute in einer Woche bringen wir im Forum der Wissenschaft das unsichtbare Wild, die Jagd der Wissenschaft auf das Gerücht von Hans-Joachim Neubauer.